Punschlied von Friedrich von Schiller. Im Norden zu singen. Auf der Berge freien Höhen, in der Mittagsonne Schein, an des warmen Strahles Kräften zeugt Natur den goldnen Wein. Und noch niemand hat's erkundet, wie die große Mutter schafft. Unergründlich ist das Wirken, unerforschlich ist die Kraft. Funkelnd wie ein Sohn der Sonne, wie des Lichtes Feuerquell, springt er perlend aus der Tonne, purpurn und kristallen hell. Und erfreuet alle Sinnen, und in jede bange Brust gießt er ein balsamisch Hoffen und des Lebens neue Lust. Aber matt auf unsere Zonen fällt der Sonne schräges Licht, nur die Blätter kann sie färben, aber Früchte reift sie nicht. Doch der Norden auch will leben, und was lebt, will sich erfreuen. Darum schaffen wir erfindend, ohne Weinstock, uns den Wein. Bleich nur ist's, was wir bereiten auf dem häuslichen Altar, was Natur lebendig bildet, glänzend ist's und ewig klar. Aber freudig aus der Schale schöpfen wir die trübe Flut, auch die Kunst ist Himmels Gabe, borgt sie gleich von irdscher Glut. Ihrem Wirken freigegeben ist der Kräfte großes Reich, Neues bildend aus dem Alten stellt sie sich dem Schöpfer gleich. Selbst das Band der Elemente trennt ihr herrschendes Gebot, und sie ahmt mit irdschen Flammen nach den hohen Sonnengott. Fernhin zu den sel'gen Inseln richtet sie der Schiffe Lauf, und des Südens goldne Früchte schüttet sie im Norden auf. Drum ein Sinnbild und ein Zeichen sei uns dieser Feuersaft, was der Mensch sich kann erlangen mit dem Willen und der Kraft.